Die psychedelische Ära war geprägt von Skandalen. Es gab öffentliche Happenings, bei denen alle gemeinsam LSD einnahmen, sogenannte Acid-Tests. Die Gurus damals in den 60er Jahren waren Timothy Leary und Allen Ginsberg. Sie hatten im Rahmen dieser Happenings ihre ersten spektakulären Auftritte und prophezeiten im LSD-Rausch den Beginn eines neuen goldenen Zeitalters. Blumenkinder hingen an ihren Lippen, das FBI an ihren Fersen und die Musik zum Spektakel lieferten Hippie-Bands wie Grateful Dead. Reflections of matter, glass and dissolving in ice, petal flowers revolving, lady in velvet recedes in the nights of goodbye. Shall we go? You and I, while we can. Through the transitive nightfall of diamonds. LSD. Lysergsäure-Diethylamid. Acid. Säure, Papers, Pappen, Wafers, Waffeln, Sheets, Crackers, Royal Blues, Pink Cheeses, Pink Floyd, Deep Purple. In den Gassen des Mittelalters waren sie ein vertrauter Anblick. Erbarmungswürdige Gestalten, die sich delirierend und konvulsivisch zuckend in Veitstänzen am Boden wälzten und deren Glieder bei lebendigem Leib verfaulten, im Endstadium jener Krankheit, die man das Antoniusfeuer nannte. Der Orden des heiligen Antonius hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses furchtbare Siechtum zu bekämpfen, dessen Auslöser ein kleiner, unscheinbarer Pilz gewesen ist. Das Mutterkorn, ein Getreideparasit, der in feuchten Jahren das Mehl verseuchte. Doch auch die segensreichen Eigenschaften von Claviceps purpurea waren seit Jahrhunderten bekannt. Den Hebammen diente das Gewächs als Wehenmittel. Daher der Name, Mutterkorn. Der medizinische Nutzen war es, der Albert Hofmann, einen jungen Chemiker des Schweizer Pharmakonzerns Sandoz, dazu veranlasste, den wirksamen Inhaltsstoff zu isolieren. Die Substanz erhielt in der chemischen Nomenklatur den Namen Lysergsäure-Diethylamid, kurz LSD. Vergangenen Freitag, 16. April 1943, musste ich mitten am Nachmittag meine Arbeit im Laboratorium unterbrechen und mich nach Hause begeben, da ich von einer merkwürdigen Unruhe befallen wurde. Zu Hause legte ich mich nieder und versank in einen nicht unangenehmen, rauschartigen Zustand, der sich durch eine äußerst angeregte Fantasie kennzeichnete. Bei geschlossenen Augen drangen ununterbrochen fantastische Bilder von außerordentlicher Plastizität und mit intensivem, kaleidoskopartigem Farbspiel auf mich ein. Nach etwa 2 Stunden verflüchtigte sich dieser Zustand. Dabei war ihm damals bloß ein winziges Tröpfchen der Tinktur versehentlich auf die Haut geraten. Neugierig geworden auf mehr, entschloss er sich 3 Tage später zu einem wagemutigen Selbstversuch. Vorsichtig, wie er glaubte zu sein, wog er eine vermeintlich unbedenkliche Dosis von 0,25 Milligramm ab. Nun, heute weiß man, dass bereits ein 10.000stel Gramm für eine Reise in Alices Wunderland ausreicht. Eine Menge von kaum noch mit bloßem Auge sichtbarer Winzigkeit. Er hatte sich also eine geballte Ladung verabreicht und erlebte ein wahres Höllenspektakel. Doch der heilige Antonius stand auch ihm bei. If your child ain't all he should be now, this girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one night. Come and give me the acid queen. Heaven is all I've got. The gift I'm guaranteed to tear his whole apart. Sandoz S K2 25, flat, flip, D, dimples, quicksilvers, Flugschein, Ticket. Zunächst sorgte seine Entdeckung in wissenschaftlichen Kreisen für Aufsehen, allerdings nicht nur bei Pharmazeuten. In Harvard arbeitete ein angehender Psychologieprofessor an neuen Methoden der Psychotherapie, Timothy Leary. Mit wachsendem Interesse beobachtete er die verblüffende Wirkung halluzinogener Chemikalien auf seine Versuchskaninchen. Mit Vorliebe Theologiestudenten. Er verwendete den Wirkstoff der mexikanischen Zauberpilze, das Psilocybin, aber vor allem Hofmanns LSD. Was ihm zunächst die Aufmerksamkeit der Studenten einbrachte, dann der Journalisten und schließlich der Universitätsleitung. Im Wintersemester 1962 warf man ihn raus. Und bald sah man ihn an anderen Schauplätzen. Den Weißkittel hatte er mittlerweile gegen ein schmuckes Batikhemd eingetauscht. Und an seine Fersen geheftet hatten sich sinistre Trenchcoat-Träger in Diensten des FBI und der CIA. In seinem Gepäck fand auch das LSD seinen Weg aus dem Erlenmeyer-Kolben hinaus ins Freie. Windowpane, Orange Sunshine, Californian Sunshine, Hawaiian Sunshine, Phoenix, Osleys. Die Herren Doktoren Leary und Alpert grillten damit die Hirne braver Harvard-Jungs zu Pommes. LSD, das war noch bevor Dr. Osmond den Begriff psychedelisch erfand, den man später zu psychedelisch verbesserte, um die Klapsmühlen-Assoziationen von Psycho loszuwerden. Es war in der Tat ein nettes, kleines Geheimnis, auf das man da gestoßen war. Oder eigentlich war es vielmehr der Triumph der Versuchskaninchen. Irgendwie kriegten die Drogen plötzlich Beine und machten sich auf den Weg zur alten Perry Lane in Stanfords Bohème-Viertel. Der Rädelsführer dieser Szene hieß Ken Casey und hatte gerade mit einem Theaterstück Furore gemacht. Einer flog über das Kuckucksnest. In seinem Gefolge die Merry Pranksters, eine wilde Truppe aus hochgradig verhaltensauffälligen, theaterspielenden Freaks. Und von Anfang an mittendrin, als ihr Chronist gewissermaßen, Tom Wolfe. Er beobachtete die Geburtsstunde der Flower Power, machte sich seine Notizen und seinen Reim darauf und veröffentlichte 1967 das Ergebnis seiner Feldstudie. Unter Strom. The Electric Kool-Aid Acid Test. Alle möglichen Leute begannen sich an der Perry Lane zusammenzufinden. Hier gab es das legendenumwobene Wildbrett-Chili, ein Käsegericht aus Wildbrett-Pichelsteine mit einer kleinen Prise LSD, von dem man sich was reintun und sich dann auf die Matratze in einer Astgabel flätzen konnte, um mitten in der Nacht eine Runde mit der riesigen Lightshow droben am Himmel zu flippern. Die Lane war einfach zu schön, um wahr zu sein. Die einzige Jugendbewegung der Nachkriegszeit war bis dahin der Rock'n'Roll gewesen. Doch jetzt, 10 Jahre später, hatten die Teens und Twens anderes im Sinn, als bloß mit Motorroller und Transistorradio am Strand zu lungern und gelegentlich vor den Augen empörter Erwachsener auf den Bürgersteig zu spucken. Noch nie hatte eine junge Generation solches Selbstbewusstsein zur Schau getragen und solche Ansprüche gestellt. Anders als die intellektuell eher unbedarften Halbstarken versuchte man alles, was man tat, in rhetorisch geschliffenen Manifesten zu begründen. Und dabei suchte man den Kontakt zu gleichgesinnten Koryphäen aus dem Reich der Wissenschaften. Die Soziologen und Politologen etwa wussten gar nicht, wie ihnen geschah, als sie urplötzlich Pop wurden. Doch der Guru der Gurus war und blieb für sie alle Tim Leary. Wenn es jemanden gab, der begreifen würde, auf was wir aus waren, dann war das Leary. Man hatte ihn aus Harvard verscheucht und aus Mexiko und aus diesem Loch und aus jenem, aber schließlich hatte er und seine Gruppe die Liga für den spirituellen Durchbruch in einem riesigen viktorianischen Herrensitz in Millbrook ein Zuhause gefunden. Daher auf nach Millbrook. Wir und die Pranksters fielen in der tiefgrün verwucherten Schauerromanparklandschaft ein. Und wie ein jauchzender Wanderzirkus raste der Bus Sternenbanner geschmückt und vertobendem Rock'n'Roll schier berstend den schmalen Weg hinauf. Alle warteten auf das große Zusammentreffen von Casey und Leary. Nun, man teilte ihnen mit, dass Leary in ein sehr ernsthaftes Experiment vertieft wäre. Einen 3-Tages-Trip, bei dem er nicht gestört werden durfte. Casey war sehr enttäuscht, ja verletzt. Also beschloss man, zum Frustabbau gewissermaßen eine Party zu veranstalten. Und wenn schon, denn schon? Als Casey aus jener unheimlichen Nacht auf dem Friedhof auftauchte, brachte er die Vision mit, die ganze Welt anzutörnen und obendrein eine leicht irre, aber praktische Methode, dies zu bewerkstelligen, die bekannt werden sollte unter der Bezeichnung der Acid-Test. Der Acid-Test, gedacht als eine Art Massentaufe mit Lightshow und Musik. Seit Monaten ist Casey dabei, seine Vision auszuarbeiten. Es sollte sich dabei um eine große Kuppel handeln, die auf einem zylindrischen Pfeiler steht. Das Ganze würde wie ein überdimensionaler Pilz aussehen. Die Leute würden über eine Wendeltreppe im Zylinder hinaufgelangen, sich eine Eintrittskarte kaufen. Ja. Und die Kuppel selbst wäre mit einem riesigen Schaumstoffboden ausgelegt. Darin versenkt, Projektoren für Filme und überall Lautsprecherboxen. Nun, ganz so bombastisch wurde die erste Inszenierung am 27. November des Jahres 1965, ob leerer Kassen und fehlendem Organisationstalent, dann doch nicht. Der erste Acid-Test verlief ziemlich formlos. Und im kleinen Kreis. Doch mit von der Partie bei der Premiere war der Beat-Poet Allen Ginsberg. Dessen euphorisches Urteil hatte Gewicht. Und so wuchs sich das Ganze schließlich, während der nächsten Monate dutzende Male wiederholt, doch noch zum erwünschten Spektakel aus. Bis das LSD-Verbot 1967 dem Treiben ein Ende bereiten sollte. Aus dem Geist des Mutterkorns war eine neue Subkultur entstanden. Musiker, deren Stil zum Soundtrack der Acid-Tests geworden war, machten fortan Karriere. Und Leary wurde nicht müde, nach angemessenen weltgeschichtlichen Bezügen zu suchen. Während der geheimnisumwitterten Eleusinien im alten Griechenland etwa habe ein aus dem Pilz gewonnenes, berauschendes Gebräu illustre Geister der Antike, von Plato bis Sophokles, in eine neue Umlaufbahn befördert und so erst zu ihren großen Werken inspiriert. Casey hatte sich mit einer Rock'n'Roll-Band zusammengetan, den Grateful Dead, deren Boss Jerry Garcia war, jener verwahrloste Slum-Bursche, der zusammen mit anderen Tagedieben Lumpenbeatniks in Palo Alto gewohnt hatte. Man hatte sie immer hinauswerfen müssen, wenn sie herübergekommen waren, um die Partys an der Perry Lane zu sprengen. Die Musik war wundervoll. Dennoch kam es leider auch schon im goldenen Zeitalter der Bewegung zu dem einen oder anderen stimmungstötenden Zwischenfall. Das erste Massen-Acid-Erlebnis, die Morgendämmerung der psychedelischen Ära der Blumenkinder-Generation und Big Nick will seine Saalmiete? Wie ist denn mit der Asche? Garcia taucht seine Finger in die Saiten seiner Gitarre und die Töne kommen heraus, wie ein mächtiges orangefarbenes Lachen sämtliche Sicherungen demoliert. Elektrischer Funken springt in Farben in das glitzernde Gesicht am Meer. Hier wird ein Stern geboren, ein Glühbirnchen im Mutterleib. Und Big Nick will die Miete? L. Lady. Lucy in the Sky with Diamonds. Wedding Bells, Schneewittchen, Animal, Squirrels, Schwarze Katze, Garfield, Hawk, Drache, Purple Haze. Kiss the sky. Bald war die Welt eingeteilt in Acid Heads und No Heads. Die Heads hatten am Zaubertrank genippt, die Pforten der Wahrnehmung durchschritten und ließen all die anderen, die nicht eingeweihten Spießer, Lichtjahre hinter sich zurück, in ihren weiß umzäunten Reihenhäusern hockend, zusammen mit den Waltons, mit Lassie und Fury und der Schuld am Desaster in Vietnam. Und zu einer veritablen Erleuchtung gehört selbstredend immer auch eine angemessene Beleuchtung. Und wieder lieferte die Wissenschaft ein hübsches neues Spielzeug. Casey schaut auf den Stroboskopstrudel hinaus. Die tanzenden, in Ekstasis. Die Heads entdeckten bald, dass Stroboskope einen in viele der Empfindungen, die man bei einer LSD-Erfahrung hatte, versetzen konnten, ohne dass man LSD nahm. Die Gepflogenheiten der Popwelt änderten sich schlagartig. Hatten die Konzerte der Beatles kaum eine halbe Stunde gedauert? Für einen LSD-Trip natürlich viel zu kurz. So hatten die Auftritte der Doors, von Jefferson Airplane oder der Quicksilver Messengers das zeitliche Format von Wagner-Opern und endeten meist erst im Morgengrauen. Die Dead spielten eine Nummer 5 Minuten und die nächste 25. Wer schaute schon auf die Uhr? Wer konnte schon auf die Uhr schauen, wenn die Weltgeschichte in Scheiben geschnitten vor einem liegt? Doch so euphorisch der Auftakt in eine neue Epoche auch war, einigen wurde so langsam ein wenig schummrig und bei manchem wuchs in wachen Augenblicken der Zweifel. Das LSD schien dem Acid-Head nicht immer nur die reine Wahrheit über die Welt, das Universum und den ganzen Rest zu offenbaren, sondern konnte ein Hirn je nach psychischer Ausstattung, wie gesagt, durchaus auch zu Pommes grillen. Wolf schildert eine Szene, in der ausgerechnet Owsley, der legendäre Stofflieferant der Casey-Clique, nach einem Acid-Test in Panik geriet. Der Säurekönig tastete sich durch die blaue Blutergussdämmerung mit Augen wie Katastrophenkater und zischte Überleben. LSD in einer so großen Gruppe zu nehmen wie hier bringe zu viele Amok-Energien zum Ausbruch. Außerdem sei es ja sein Acid. Und so sagte er, das ist das Ende. Schluss, aus. Doch nicht nur solche Horrortrips, die berechtigte Angst vor den Geistern, die man gerufen hatte, und der Zweifel an den großen Prophezeiungen sorgten für die erste Katerstimmung. Auch von einer ganz anderen Seite fiel ein immer größer werdender Schatten, der schnöde Mammon. Big Nick blieb nicht der Einzige, der aus finanziellen Erwägungen die Party störte. Vor allem der Erfolg der Musik rief Geschäftemacher auf den Plan. Bill Graham, der Impresario. Ich habe ihn gerade auf dem Parkplatz getroffen. Er checkt die Reifenprofile nach festgefahrenen Groschen ab. Der mischte auch kräftig mit und hatte im Fillmore-Auditorium eine Trips-Festival-Szene laufen. Er übernahm genau die Form, wie man sie für die Acid-Tests geschaffen hatte. Mit all dem Multimedia-Zeug und den irren intergalaktischen Amöben-Lichtspielen. Die Blumenkinder feierten dennoch weiter. In Ashbury Heights und anderswo. Und nebenan, in den Seminaren der University of Berkeley, schmiedete man erste Pläne für die Weltrevolution. Ende der 60er Jahre schließlich reichte die Psychedelic-Szene von Frisco bis Elmshorn, wo ein angehender Realschullehrer und späterer Pendant-Kolumnist mit Namen Wolfgang Sieg einen Roman schrieb, den er Säurekopf nannte. Delucid, Abstractum, Big D, Blue Cheer, Blaue Träne, Barrels, Cubes, Lump Sugar. Am 22.10.1967 um 9.20 Uhr brachte mir mein Freund, der Chemiestudent im 12. Semester Dieter K., einen mit LSD getränkten Zuckerwürfel. K. versicherte mir, es sei völlig gefahrlos und sagte wörtlich, die Fachleute meinen sogar, LSD verschaffe eine Bewusstseinserweiterung. Ich wollte wissen, was unter Bewusstseinserweiterung zu verstehen sei und aß den Würfel. Dann nahm ich mir einen Stapel Papier, einen Kugelschreiber und begann sofort alles, was mir einfiel, schriftlich zu fixieren. Ich schrieb ununterbrochen 4 Tage und 4 Nächte lang. Die Aufzeichnungen sind dieses Buch. Säurekopf erschien 1968 im Verlag Helmut Kossodo, Genf. Kossodo übersetzte und verlegte in dieser Zeit auch John Lennon in seiner eigenen Schreibe. Und Asturias, den magischen Realisten aus Südamerika. If you take LSD in the tea, are you lucky we don't need you see? But if you feel in tea, you will feel it in your knee. In meinem Roman ist LSD mehr als das Halluzinogen. Es ist eine Metapher für die Kraft des Zersetzens, des Durcheinanderwirbelns, des Unterwühlens, ja, des Umstürzens. Träume dringen in die Wirklichkeit ein und die Realität verschafft sich Zugang zu den Traumkammern. Grenzbarrieren lösen sich auf, Mauern stürzen ein. Es gab ja so viele Fassaden, ganze Potemkinsche Metropolen, die zu unterminieren waren. Ein Symbol für diese Arbeiter im Untergrund sind die Zwerge, die tagsüber harmlos in ausgeräumten Gärten herumstehen, aber nachts die Stützen der Gesellschaft ansägen oder mit Säuregarben mürbe machen. Dem Kleinfamilienkäfig gehen sie ans Gitter, der Religion ebenfalls. Sie zeigen einen Film, in dem die heilige Familie und das ganze übrige himmlische Personal in einer Art Big Brother-Container sitzen, wobei der Big Brother selbst mit eingesperrt ist. Die Scheu vor der verdrängten Vergangenheit, in deren Trümmerwüste der Dämon Hitler herrscht, fegen sie beiseite. Der Führer wird zu einem durchfallgeplagten Klosucher, der sich mit einem zerschnittenen völkischen Beobachter den Hintern auswischen muss. Dass man sich in neobiedermeierlichen Wohnstuben schick einrichtet, dass man seine Kinder nach klaren Richtlinien erzieht, verhaltensauffällige aber in geschlossenen Heimen einkerkert, dass man psychisch Kranke am liebsten in die nächste Müllverbrennungsanlage gekippt hätte. All diese Dinge, dazu das gesamte Erziehungssystem, in dem noch immer die schwarze Pädagogik ihre Peitsche schwingt, werden in ein riesiges Wegglas gefüllt und mit einer LSD-Lösung übergossen. Und den neuen Gurus, die uns wieder auf Esoterik und Irrationalismus einschwören wollen, werden die falschen Bärte abgerissen. LSD ist teils ein Abkömmling des Lachgases, teils eine Art Viagra für den Geist. Fritz Teufels Begriff der Spaßgeria wäre ein passendes Etikett für den Säurekopf. Pentagons, Peace, Big Chief, Instant Zen, Yin Yang, Sacrament, Pure Love, Planet, Heaven. Lysergsäure, Diethylamid und World Wide Web. Das Internet war ein genuiner Hippie-Traum. Apple-Gründer Steve Jobs, der Vater des Personal Computers, war bekennender Batikträger. Und auch als Bill Gates und sein Kompagnon Paul Allen in einem billigen Motelzimmer den folgenreichen Microsoft-Plan ausarbeiteten, lief auf dem Plattenteller rund um die Uhr Acid Rock. Und nicht zu vergessen, John Perry Barlow, der wortreichste Philosoph des Cyberspace, stand einst als Songschreiber in Diensten der Grateful Dead. Das Versprechen der schönen neuen Welt der Digitalität entspricht in vielem den Idealen aus der Perry Lane. Fun und ästhetisches Spektakel, ein universelles Gemeinschaftsgefühl in McLuhan's Global Village, die Gewissheit, Avantgarde zu sein und einem Stamm von Eingeweihten anzugehören. Vieles davon klingt bekannt. Außerdem sehnte sich die Subkultur, aus leidvoller Erfahrung, schon immer nach einem Medium, das jeder Zensur und jeder staatlichen Einmischung trotzt. Und ein Rest von Hippie-Anarchie spuckt noch heute durch das Netzwerk und widersetzt sich noch der völligen Kommerzialisierung der Cyberwelten. Bewusstseinserweiterung durch Vernetzung. www.leary.com. Unser Drogenpapst träumte seinen Traum weiter bis ganz zuletzt. LSD ersetzte er in seinen späteren Manifesten durch www. Er wurde zu einem wahren Internetenthusiasten, der selbst sein absehbares Ende noch online übertragen wollte. Allerdings schalteten seine Angehörigen die Webcam auf seiner Homepage einige Tage vor seinem Krebstod ab, ehe sie, wie er sich gewünscht hatte, seine Asche zusammen mit der Urne des Star Trek-Erfinders Gene Roddenberry an Bord einer Rakete in den erdnahen Orbit schossen, wo er bald schon als eine Sternschnuppe verglühen wird. Dark Star. Mirror shatters, inform as reflections of matter. Glass and dissolving in ice, petal flowers revolving. Lady in velvet recedes in the nights of goodbye. Bei seinem letzten großen öffentlichen Auftritt, einer Apple-Computer-Videokonferenz während eines Filmfestivals, verabschiedete sich Timothy Leary mit den Worten: Hi and bye-bye. Sie hörten Säurekopf und Acid-Test, die LSD-Story von Lutz Neizert. Es sprachen Birgitta Asheuer, Stefan Feddersen-Klausen, Hans-Jörg Krumpholz, Angelika Fink. Regie Eberhard Klasse, Ton und Technik Anke Schlipf und Christiana Schneckenburger.